아, 우, 아. Waschen. Waschen, wusch, gewaschen. Wachsen. Wachsen, wuchs, gewachsen. Laden. Laden, lud, geladen. Schlagen. Schlagen, schlug, geschlagen. Tragen. Tragen, trug, getragen. Fahren. Fahren, fuhr, gefahren.